Kapitel 6. Asiasport Frische, guten Tag. Guten Tag, hier ist Panadero. Ich rufe aus Sevilla an. Würden Sie mich bitte mit Herrn Möllemann verbinden? Entschuldigung, ich kann Sie nur schlecht verstehen. Wen möchten Sie sprechen? Herrn Möllemann bitte, vom Vertrieb. Ah, Herrn Möllemann. Und wie war nochmal Ihr Name? Panadero, von Aventura, Sportartikel in Sevilla. Einen Moment bitte, ich verbinde. Hören Sie bitte, Herr Möllemann spricht gerade. Möchten Sie kurz warten oder soll Sie Herr Möllemann zurück... Ah, jetzt ist die Leitung frei. Ich verbinde gleich nochmal. Vielen Dank. Möllemann? Guten Tag, Herr Möllemann. Hier ist Panadero. Guten Tag, Frau Panadero. Ich habe Ihnen vorhin die Bestellung geschickt, Bälle und Handschuhe. Genau, ich habe das hier. Handbälle, Basketbälle und Fitnesshandschuhe. Ja, da ist mir leider ein kleiner Fehler passiert, und zwar bei den Handschuhen. Ich habe nämlich die falsche Bestellnummer angegeben, die Nummer 1076. Das sind die Handschuhe in Schwarz-Weiß-Grau. Wir möchten sie in Schwarz-Pink-Violett, und das ist die Nummer 1077. Ist es vielleicht möglich, die Nummer noch zu ändern? Da haben Sie aber Glück. Ich wollte Ihre Bestellung gerade bearbeiten. Wie war nochmal die alte Bestellnummer? 1076. Also, 1076. Richtig. Das sind die Handschuhe in Schwarz-Weiß-Grau. Ich würde gerne dieselbe Menge in Schwarz-Pink-Violett bestellen, Nummer 1077. Ja, ich habe Sie schon verstanden. Ich sehe gerade im Computer nach. 1077, na los, mein Gott. Das Programm ist dermaßen langsam. So, also, hier ist es. Fitnesshandschuhe, Bestellnummer 1077. Ja, das geht. Wir haben noch 160 Paar auf Lager. Wie war nochmal die Menge, die Sie möchten? 150 Paar. Na schön, ich korrigiere das gleich im Computer. Gut, dass Sie gleich angerufen haben, sonst wäre das mit der Änderung nicht so einfach gewesen. Das ist sehr nett, dass Sie sich gleich darum gekümmert haben. Ja, schon gut. Also dann. Vielen Dank, Herr Möllemann, und auf Wiederhören. Wiederhören.